Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, möchte ich nicht in euren Häuten stecken. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, wartet die Hölle auf euch mit sämtlichen Schrecken. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, kurz nach dem Verzehr der letzten Spitzenrente, halt der Teufel schon die Kessel ein und sortiert die Folterinstrumente. Vielleicht gibt's aber noch ein Sahnehäubchen und auch ich werd dort sein. Und wenn der Teufel seine Arbeit macht, sing ich euch ein. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, wird keinerer Gebete Gott erweichen. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, könnt ihr laut im Höllenfeuer kreischen. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, geht's 9 Etagen für euch runter. Da kocht ihr in siedender Soße und glühende Zangen halten euch munter. Vielleicht gibt's auch noch ein Sahnehäubchen und auch ich werd dort sein. Und wenn der Teufel seine Arbeit macht, sing ich euch ein. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, ja, werdet ihr euch alle wieder treffen. In Hölle Nummer 9 für die Verräter trifft Stronzio Beato und Corelli den Neffen. Wenn's nach dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, dann erwartet keine Gnade. Da weidet euch täglich der Teufel aus und füllt euch mit heißer Marmelade. Vielleicht gibt's auch noch ein Sahnehäubchen und auch ich werd dort sein. Und wenn der Teufel seine Arbeit macht, sing ich euch ein. In euren Spitzel heute stecken. Wer sagt dem Tod wirklich ein Jenseits gibt, erhütet euch vor allzu frühem Verrecken. Schön aufpassen.